Beethovens Diabelli-Variationen, das Thema von Moises Kaufmanns Stück 33 Variations und die Obsession seiner Hauptfigur, der Musikwissenschaftlerin Catherine Brandt, gespielt von Jane Fonda. There's so much humor in the variations. Beethoven is mocking the waltz, showing it for all its ineptitude. Unbedingt will sie herausfinden, warum Beethoven gegen Ende seines Lebens viel Zeit damit verbrachte, brillante Variationen auf einen mittelmäßigen Walzer Diabellis zu komponieren. Wieso kehrt der Schauspielstar nach 46 Jahren dafür an den Broadway zurück? Sie hat viele Angebote bekommen, erzählt Jane Fonda, aber das war das erste Mal, dass sie ein Stück wirklich hingerissen hat, denn es geht wirklich um etwas. Es geht um Musik, um das Altern, um Krankheit, um das Hadern eines kontrollsüchtigen Zwangscharakters mit der eigenen Schwäche, um Konflikte mit ihrer Tochter. It just sort of creeps up on you and es packt einen emotional am Kragen. Und all das ist durchkomponiert auf mehreren Ebenen, selbst wie ein Musikstück. It's very, very unusual. Es ist eben ungewöhnlich. Seit den frühen 60ern stand Jane Fonda nicht mehr auf der Bühne. Es war die Zeit von Barbarella. Earthwoman. Shall I tell you what I would like? I think I know. Die sinnliche Astronautin strippt in der futuristischen Schwerelosigkeit. Ihre erotischen Weltraumabenteuer machen die Darstellerin zum Sexsymbol. Kurz darauf wird Fonda zur kontroversen Hanoi Jane, als sie sich bei einem Besuch in Nordvietnam auf einer Flugabwehrkanone abbilden lässt. Dennoch bekommt die umstrittene Schauspielerin zwei Oscars. Are you ready to do the workout? Yeah. Are you ready to do the workout? Die Friedensaktivistin wird zur Fitness-Ikone und macht mit ihren Aerobic-Programmen ein Vermögen. Einen längeren Abschied vom Schauspielgeschäft beendete sie als Schwiegermonster im gleichnamigen Film. Charlie, this is Mom. Mom, Charlie. Oh, hi. Das Publikum begrüßt die zurückgekehrte New Yorkerin. Jane Fonda is excellent. Very good, quite wonderful. I think she's doing a great job. Sie sei exzellent, wunderbar, sehr gut, aber, so sagen manche, man merkt schon, dass sie lange nicht mehr auf der Bühne stand. Clara, you're never gonna excel in any field if you... Ihre Figur lässt Jane Fonda tatsächlich nicht allzu viel Raum. Sie ist hart, kontrolliert, sie lehnt Mittelmäßigkeit ab. Bei Diabellis Walzer, bei sich und bei ihrer Tochter. Dazu habe sie sie nicht erzogen. Sie analysiert Beethovens Musik. Sie und das Publikum schauen ihm über die Schulter, zum Beispiel bei der Komposition einer Fuge. Crescendo. Forte. Und am Ende akzeptiert Brandt ihr Schicksal, die Wünsche ihrer Tochter und sie akzeptiert, dass sich Beethoven in seinen Variationen nicht über Mittelmäßigkeit mokieren wollte, sondern Augenblicke der Schönheit festhalten, sie nicht enden lassen wollte. And so we arrive at the final variation. Und damit kommen wir zur letzten Variation, dem Ende von Catherine Brandts Reise und dem Ende von Jane Fondas Abwesenheit am Broadway. Variations on a dance should end with a dance. Die Variationen eines Tanzes sollten mit einem Tanz enden. Das Menuett ist so elegant komponiert und das von einem Menschen, der nicht tanzen konnte. This from a man who could not dance.